ziemlich cool, ziemlich hart. Hast vielleicht die dicksten Eier, aber meine sind behaart. Der hängst in diesem Gatter, echt nur Zaungas und schau zu. Der Liebling aller Hühner und mit allen gleich per Du. Hast Geld, hast Zeit, keine Arbeit weit und breit. Du lebst in den Tag wie ein Untertan und lebst dein Leben wie im Fieberland. Du bist cool und ich bin echt, ich bin gut und du nicht schlecht. Du hast alles, ich hab nicht, hab ein Leben, ein Gesicht. Bin ich schön und du nicht reich, bin kein Ballach und du kein Schein. Ich bin blass und du bist bleich, ich sag mal Hose runter, Mannsvergleich. Stehst am Ende einer Kette und das letzte Glied bin ich. Du hast Glück, bin nicht hungrig, nur ein Zwischenmahl für mich. Ich bin Jäger, du der Sammler, zählst die Hühner, die du reißt. Bis eines deiner Hühner mal auf deine Kosten reißt. Hast Zeit, hast Kohle, schaust die Welt auf leiser Sohle. Ich tritt auf, du trittst zu, ich tritt an, du dazu. Tritt mal rein, ganz allein, sag mal an, wer bist du? Du bist cool und ich bin echt, ich bin cool. Du hast alles, ich hab mich, hab ein Leben, ein Gesicht. Bin ich schön und du nicht reich, bin kein Ballach und du kein Schreit. Ich bin blass und du bist bleich, ich sag mal Hose runter, Schwanzvergleich. Glaubst du echt, wir sind beeindruckt? Glaubst du wirklich, wir hören zu? Wenn hier einer blöde rumzuckt, würde ich sagen, das bist du. Glaubst du echt, wir sind zu dämlich, weil wir einmal auf den Rhein sind? Verlieren wir nicht ähnlich, war der letzte Platz nicht schon immer dein? Du bist cool, ich bin echt, ich bin gut und du nicht schlecht. Du hast alles, ich hab mich, hab ein Leben, ein Gesicht. Bin ich schön und du nicht reich, bin kein Ballach und du kein Schreit. Ich bin blass und du bist bleich, ich sag mal Hose runter, Schwanzvergleich. Ich bin kein Ballach und du kein Schein.